Aber Schnitzel ist in Ordnung, sonst schreiben wir doch alle tot. Aber Schnitzel ist in Ordnung, sonst schreiben wir doch alle tot. Aber Schnitzel ist gewollt. Aber Schnitzel ist gewollt. Aber Schnitzel ist gewollt.